Kurt Cobain. Er war so etwas wie ein Rock-Messias, ein Idol, ein Mythos. Er galt als einer der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte. Mit gerade einmal 27 Jahren hat er sich mit einem Kopfschuss das Leben genommen. Die New York Times meldete das auf der ersten Seite. In einem seiner Tagebücher schrieb Cobain: Durchwühl meine Sachen und mach dir ein Bild von mir. Der Autor und Dramatiker Werner Fritsch hat recherchiert, er hat sich ein Bild gemacht und er hat ein Stück über diesen Musiker geschrieben. Bring mir den Kopf von Kurt Cobain. Die Uraufführung gab es am Abend bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Zugesehen hat Stefan Keim. Herr Keim, guten Abend. Guten Abend, Herr Rülke. Was hatte die Recherche von Werner Fritsch ergeben? Neue Erkenntnisse vielleicht auch über den Tod des Musikers? Nee, neue Erkenntnisse nicht. Er hat sozusagen alles, was es an Legenden, und das sind ja nun wirklich viele, um den Tod von Kurt Cobain gibt, zusammengefasst. Und er hat kein biografisches Stück geschrieben. Es ist auch kein Kurt Cobain Musical, in dem die besten Songs von ihm kämen, sondern es ist so eine Art Fantasie. Sie jenseits des Todes. Also wir haben da einen Kurt Cobain-Schauspieler, Frank Siebenschuh, der lange mit dem Rücken zum Publikum sitzt und wenn er sich dann umdreht, auch ein bisschen ähnlich aussieht. Wir haben eine Schauspielerin Viola Neumann, die ist erkennbar Courtney Love oder nur Love, Liebe, wie sie im Stück heißt. Und die hat zwischendurch, da gibt es so eine Anspielung an ägyptische Mythologie, dann wird sie zur Göttin Isis, die ihren Mann Osiris aus den Leichenteilen wieder zusammensetzt. Und dann spukt da noch ein dritter Mann auf der Bühne herum, ein älterer, Mr. X, Siegfried Bühr, ein älterer Schauspieler. Der ist zwischendurch ein Auftragskiller. Es gibt ja auch die Legende, dass Courtney Love einen Auftragskiller auf ihren Mann angesetzt hat. Und am Schluss wird er zu William S. Burroughs, dem berühmten Schriftsteller, mit dem Kurt Cobain ja auch befreundet war. Und das Ganze endet dann mit einer Fantasie, dass dieser William S. Burroughs den Kurt Cobain auffordert, das Wilhelm Tell-Spiel zu machen, also auf seine Frau zu schießen, wie Burroughs ja selber eine Ehefrau auch mal erschossen hat. Und am Schluss ist das Ganze dann so eine Geschichte, wenn man der Gedankenkontrolle entgehen will, dann muss man sich in den Kopf schießen. Patrick Schimanski hat das Stück im Theaterzelt neben dem Festspielhaus in Recklinghausen inszeniert. Schimanski ist Regisseur und Musiker, also die naheliegende Frage, wie viel Musik gab es denn zu hören? Sie haben schon gesagt, sowas wie ein Rockmusical war es nicht. Nein, es gibt sehr viel Musik, aber trotzdem zu hören, aber eben überhaupt keine Musik von der Band Nirvana, sondern Marc Avolin und Sven Polkötter, das sind zwei Musiker, sitzen an einem elektronischen Klavier und mit einem Schlagwerk direkt vor der Bühne, auch mit Blick auf die Bühne, mit dem Rücken zum Publikum, und die machen weitgehend Avantgarde Klänge, die führen einen so ein bisschen eben hinein in so eine Fantasiewelt. Der Schlagzeuger streicht mit dem Bogen über einen Gong zum Beispiel oder über ein Becken und hat damit diese ganz seltsamen, schrägen Klänge und kratzenden Klänge, die dabei entstehen. Die Aufführung ist ja eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit dem Zimmertheater in Tübingen. Der Name sagt es schon, es ist eine kleine Bühne, Tübingen Zimmertheater. Wie hat sich denn das Ensemble geschlagen? Sehr, sehr gut. Und davon war ich wirklich positiv überrascht. Denn diese Texte von Werner Fritsch, die könnten, wenn man sie ein bisschen zu sehr hoch veredelt und haucht oder mit ganz, ganz vielen Untertönen anfüllt, wie das ja vielleicht dann die ganz großen Schauspieler gerne machen würden, dann können die auch sehr schnell in die Ecke des Kitsches geraten. Das ist alles so ein bisschen überexpressiv. Und die Schauspieler vom Zimmertheater Tübingen machen das verhältnismäßig auf der Erde. Die haben auch schon ihre Momente, wo sie sehr genaue Brüche spielen, aber sie dienen diesem Text und gehen vor allen Dingen diesen Kitschfallen aus dem Weg. Und so ist eine 75-minütige, alles andere als weltbewegende, aber doch sehr ansehbare Performance entstanden. Lassen Sie uns noch über ein zweites Stück sprechen, Herr Keim. Gestern gab es bei den Ruhrfestspielen ein neues Stück von Daria Stocker, Zornig geboren, in der Regie von Armin Petras, eine Koproduktion mit dem Maxim Gorki Theater in Berlin. Ein Stück ist das über die Französische Revolution, über das von den Nazis besetzte Frankreich und auch über die Gegenwart, mehrere Zeitebenen also, damit auch wahrscheinlich mehrere Geschichten. Können Sie, Herr Keim, so ein bisschen aufdröseln, worum es da geht? Oh, da werde ich mich jetzt eher hüten, denn das ist eine Sache, die auch in ein, dreiviertel Stunden dem Regisseur Armin Petras nicht wirklich gelungen ist. Es steckt unglaublich viel drin in diesem Stück. Daria Stocker ist ja eine junge Autorin, die mit dem Stück Nachtblind vor 2 Jahren ziemlich groß rauskam, und normalerweise erwartet man dann ja von so jungen Autoren, jetzt schieben die schnell ein Stück nach. Hat sie nicht gemacht. Sie hat sich 2 Jahre Zeit gelassen. Sie hat wirklich an diesem Stück unglaublich gearbeitet. Es geht um das Thema, dass ihr, wie ich aus einem Telefongespräch mit ihr weiß, dass ihr wirklich am Herzen Herzen liegt die Frage, wie kann politische Aktivität heute aussehen? Wie kann es einen Sinn haben, sich zu engagieren? Und dem spürt sie nach, indem sie zwei junge Leute nach Spanien schickt, wo Freunde aus Afrika hingeflohen sind, die sie dann versuchen zu retten, aus der Illegalität zu befreien. Es gibt diese Rückblenden geschichtlich, da kommen die unterschiedlichsten Sachen hinein und es ist leider absolut verwirrend. Schon im Stück, das auf mich alles andere als fertig wirkt, aber auch auf der Bühne. Also etwas unsortiert insgesamt, alles in allem, diese ganzen verschiedenen Zeitebenen, diese ganzen Strukturen. Ja, Armin Petras hat das Ganze dann versucht, emotional aufzuputschen, indem er sehr viel Musik drunter legt, indem er viele Videos macht. Die Bühne dann ist sehr einfach gehalten, das sind so mit Plastik zusammengehaltene Wasserkanister und die Schauspieler wechseln ständig die Rollen, sie improvisieren auch. Er hat die Texte gestrichen, die ja dann in der gelesenen Fassung dann auch schon schwierig nachzuvollziehen sind. Wenn die Schauspieler dann noch improvisieren, dann versteht man zwischendurch überhaupt nichts mehr. Es ist unglaublich viel Talent auf der Bühne. Es ist ein ganz tolles junges Ensemble vom Gorki Theater und ich glaube, wenn da auch noch ein bisschen dran gearbeitet wird, die Berliner Premiere wird erst im September sein, steckt da schon ein wirklich interessanter Abend da drin. Aber das, was zurzeit in Marl, also nebenan in einer Außenspielstätte der Ruhrfestspiele zu sehen ist, das ist doch wirklich einfach eine Überforderung und sehr, sehr verwirrend. Zornig geboren von Daria Stocker und Bring mir den Kopf von Kurt Cobain von Werner Fritsch. Zwei Uraufführungen bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Vielen Dank, Stefan Keim.